Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und weil er den Knopf gefunden hat, mit Marcel. Hallo. Und mit Martin. Ja, ich hatte auch einen Knopf, aber der war noch von vorher. Wir sind angekommen hier bei Folge Nummer 374, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben einen Zahlenfakt. Der Mensch. Beim Menschen liegt die normale Körperkerntemperatur zwischen 36,3 und 37,4 Grad Celsius. Ja. Und da sind wir bei unserem Zahlenfakt. Das ist 374. Ja, die berühmten 37,5 gelten ja offiziell schon als präfibrös sozusagen. Ja, ich muss jetzt auch... Moment. Also hier steht erhöhte Temperatur subfebril. Subfebril, ja. Aber mir gefällt die Präfibrös auch besser. Gut. Ja. Wo steht das? Wikipedia. In der Tabelle auf der Wikipedia-Seite. Kältetod ist auch irgendwo. Ist auch ja. Cool. Ja, Kältetod. Unter 20 Grad Körper. Was ich auch gerne mag, ist die extreme Bradykardie. Brady? Ja. Mit einem Y. Ja. Das ist griechisch. Brady. Griechische Brady. Langsamherzigkeit heißt das auf Deutsch, was ich auch einen sehr schönen Begriff finde. Ja. Und irgendwie bei Säuglingen ist das alles aber weiter unten. Zumindest mussten wir schon früher hier, wir haben die Impfung hinter uns und da wurde ein bisschen gefiebert, so, aber nur leicht erhöhte Temperatur wurde da gehabt. Das Gegenteil von Brady ist übrigens Tachy. Dann gibt es doch bestimmt auch Bradyonen, oder? Bradyonenstrahlung? Ja, die machen alles langsam. Nein. Das sind Strahlen, die sind langsamer als das Licht. Ich postuliere die. Ich befürchte, die gibt es, ja. Die Bradyonen. Ah, die Bradyonen. Sehr schön. Ja. Ja. Langsamer als das Licht. Genau. Oder auch Light. Switch Light ist heute die Nachricht des Tages. Es wird tatsächlich einen kleinen Switch geben, der sich vor allem dadurch kennzeichnet, kleiner zu sein, ein bisschen nur noch Handheld zu sein und billiger zu sein. Ja, das Billiger habe ich noch nirgends gefunden, lustigerweise. Ich habe das gegoogelt, sie veranschlagen 200 Dollar. Also ich habe diesen Spot von Nintendo gesehen, den Originalspot, und den fand ich unglaublich lustig, weil sie alle Sachen, die anders sind als bei der Switch, so wie Features dargestellt haben. Ja, aber auch teilweise gleich so, keine Sorge, so, wir haben das removed, weil es besser und aber wir können trotzdem das Spiel spielen. Oder ihr besorgt euch externe Controller. Hier, und nun unsere Features der Switch Lite. Wir haben kein Rumble. Ihr könnt nicht am Fernseher spielen. Also sie haben es alles so, ich fand es super ehrlich cool irgendwie, aber total ungewohnt, dass sich da jemand hinstellt und anhand des Produktes an den einzelnen Punkten rangeht, was diese Konsole alles nicht kann. Also es hat ein bisschen den günstigeren Preis dabei gar nicht in den Vordergrund gestellt. Das ist ein echtes Playdate XL. Stimmt, es ist nämlich gelb auch in da. Gelb. Ja. Dom, du hast gerade gesagt, es ist dann einfarbig und es gibt drei Farben, grau, blau, gelb, oder? Türkis. Ja, Türkis. Ist ja, es so. Das, und Switch Türkis. Diese Controller-Dinger sind immer alle grau, so ein helles Grau, so dieses, also die Knöpfe alle. Ich finde es relativ hässlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Also ich finde es als Palette ganz schön, aber ich finde die Geräte nicht schön. Genau, die Palette ist schön, aber es fehlt dieser Kontrast zwischen dem Schwarz und Bunt, den es bei der normalen Switch gibt. Die Unterschiede sind hauptsächlich, die Joy-Cons sind dran montiert. Man kann nur Mobile spielen. Mit zusätzlich gekauften Joy-Cons kann man auch so tischmäßig spielen. Dann aber an den Fernseher anschließen geht nicht. Ja. Wenn man sich die Tech-Specs durchliest, dann sieht es so aus, als wäre die Batterie so homöopathisch etwas größer. Also sie veranschlagen zwar für maximale Batterielaufzeit die gleichen Werte, 6 Stunden, sagen aber, wenn du Breath of the Wild spielst, 4 Stunden statt 3 Stunden. Das Steuerkreuz links ist ein echtes Steuerkreuz statt vier Buttons, weil sie ja bei der Konstellation wissen, dass das hier der zweite Joy-Con ist, der da dran montiert ist. Deswegen sind sie da zurückgegangen. Und es gibt einen Punkt, das war für mich der Hauptpunkt. Ich habe die ganze Zeit im Video geguckt, ob ich das sehe, nämlich ob der Bildschirm größer oder kleiner ist. Und in den Specs steht es dann auch, der Bildschirm ist nur noch 5,5 Zoll. Und generell würde ich sagen, gar kein Problem, super, kann man spielen. Kleiner ist ja auch ganz gut, handlicher. Aber ich hatte halt bei Spielen wie Gris zum Beispiel schon mit dem 6,2 Zoll Bildschirm Probleme, die Figur zu erkennen. Und das kann ich mir vorstellen, dadurch, dass halt die Spiele trotzdem ausgelegt sind für, kann man auf dem Bildschirm und auf dem Gerät spielen, dass es ganz viele Ports gibt, dass das bei einigen Spielen richtig Probleme wird. Also ich ja sowieso auch, also ich habe ja Breath of the Wild auch gerne im Handheld-Modus versucht zu spielen und da ist es mir echt schon zu knapp gewesen von der Textgröße her. Also Breath of the Wild, dann auf den noch, dann musst du schon deine Nase in dem Ding versenken. Das für junge Leute. Die Auflösung ist übrigens gleich von den beiden Bildschirmen, bloß halt die wirklich physische Größe nicht. Ja. So, der IR Motion kann man, das ist ja alles eigentlich nicht mehr so relevant, oder? Ja, der ganze Schnickschnack ist. Der Mezzanine-Slot ist weg, sozusagen. Wenn sich noch jemand an den ersten iMac erinnert, wo es den nie benutzten Mezzanine-Slot noch gab, das haben sie alles weggekürzt. Und auch dieser HD-Rumble, der ja wirklich zwar toll 3D rumblen kann, aber nie benutzt Handheld-Modus wirkt wie ein lauer Furz. Ja, aber wenigstens einen lauen Furz als gar kein Rumble, finde ich jetzt schon auch, also ein Rumble hätte ich ihnen schon, wenn es nur ein furziger Vibrationsmotor da drin ist, also nichts Besonderes. Das ist richtig, und das macht aber einen Unterschied. Das steht nicht da. Es steht nicht da, ob sie nicht doch, aber ich glaube auch nicht, dass sie einen Rumble haben. Es ist schon schade ohne Rumble. Er sagt im Video, es gibt keinen Rumble. Und gar keinen. Also ich dachte, er sagt, es gibt keinen HD-Rumble, aber wahrscheinlich ist es für Nintendo das gleiche. Vielleicht muss ich mir das Original Japanisch nochmal anhören. Und jemand, der in... Musst du unbedingt, weil die Aussprache von Light ist sehr lustig. Ja. Und jemand, der das in der Hand gehabt hat schon, hat gemeint, wenn man die Joy-Cons entfernt, dann ist es ungefähr so die Größe von der Breite her anscheinend. So kann man die Vorstellung, wie denn die kleine Switch so ist. Ja. So. Ansonsten muss ich sagen, ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte ich mir die sogar gekauft. Nee, hätte ich nicht, weil dann ist mir, also ob ich jetzt da noch 100 Euro mehr ausgebe, okay. Aber sie wäre schon sehr reizvoll, wenn ich jetzt keine Switch hätte als Gerät. Ja. Weil ich spiele fast nur im Handheld-Modus. Echt? Ich spiele fast nur am Fernseher. Naja, alles, was ich am Fernseher spiele, ist halt PS4. Insofern, ja. Ja. Am 20.09. ist es soweit. Und im Oktober kommt dann auch noch gleich eine Special Edition für das neue Pokémon, habe ich gelesen. In noch anderen Farben. Ich weiß aber nicht, denkst du nicht, ob die in unsere Breiten auch vordringt. Ich habe das jetzt nur für den US-Markt gesehen bisher. Das war ja auch so super irritierend an diesem Video, dass er sich dann am Ende hinstellt und sagt, am 20.09. ist es soweit. Das ist ja noch eine ganze Weile weg. Ja. Also lasst euch überraschen. Also erstens, die meisten sind jetzt im Sommerurlaub und dann ist es sofort da. Hm. Und warum macht man das? Also ich fand das super sympathisch, diese Art, weil es so super auch, irritierend auch eine Art zu sagen, so, ja, wenn du dir jetzt einen Switch willst, kannst du ruhig auch jetzt einen Switch kaufen, weil es ist ja noch eine Weile hin, bis der neue kommt. Ja. Aber nicht nur die Switch ist back, sondern auch andere Dinge. Nein, auch Texas Hold'em. Haben wir nicht in der Folge drüber geredet? Schon weil letzte oder Texas so. Hold'em in Zusammenhang mit Forster, war das nicht so? Nee. Stimmt, du hast erwähnt, ja. Zu Arcade natürlich auch. Ja. Also wer sich nicht erinnern kann, Apple hat tatsächlich, ich glaube, das war zum App Store-Start, oder? Oder relativ kurz danach zumindest. Ein Spiel rausgebracht, so ein Videopoker mit Apple, Apple Prominenz, Anführungszeichen, als Spielern teilweise. Und ich glaube, das war jetzt eher am absteigenden Ast, wenn sie es jetzt nicht geupdatet hätten, oder? Da war doch irgendwas. Oder war es eine Zeile lang sogar weg? Echt, haben sie das auf 64-Bit? Das war lange weg. Ja, weil die haben das ganz sicher nicht auf 64-Bit geportet. Das war das. Ich habe es, glaube ich, nicht mehr auf die langen Screens gezogen. So. Stimmt. Also so ab iPhone 5 war es peinlich. Hm. Und ab dem 5S, glaube ich, war es weg. Ja. Und es hatte auch nie Game Center unterstützt, zum Beispiel. oder iPad. Ja, auch jetzt nicht. Es ist jetzt auch jetzt keine iPad und universelle Arcade-App, sondern es ist wirklich nur die alte App ein bisschen länger gezogen. Aber unterstützt es jetzt Game Center? Nee. Ah, okay. Wieso denn? Also naja, Game Center kommt jetzt wieder. Comeback of the Game Center. Aber Phil Schiller spielt da mit. Ja. Und ich dachte, die machen irgendwann Forstall doch auch, aber der wahrscheinlich nicht mehr, oder? Unklar, ob sie da Forstall noch drin hatten. Also ich habe gelesen, es gibt neue Charaktere. Ich weiß nicht, ob die alten auch alle noch darüber dabei sind. Ich habe es jetzt noch nicht runtergeladen. Ich habe sie auch damals nicht runtergeladen. Ich glaube schon. Naja. Ich habe es allerdings dann nicht wirklich viel gespielt, muss ich zugeben. Aber das Lustige ist, damals war ja Texas Hold'em noch richtig groß und wichtig. Stimmt, das war so es war schon fast das Ende der Hochzeit, das Texas Hold'em, wo irgendwie auf ESPN 1 irgendwelche Weltmeisterschaften aus Las Vegas übertragen wurden. Seltsam. Ich hätte jetzt gern noch ein Video von dem Alten, wie es dann aussah, wirklich. Naja, hätte man vorher recherchieren können. Ja, bestimmt. Aber wie hat man damals YouTube-Videos gemacht vom iPhone? Wollt ihr sagen, das ist das Neue, was da abgebildet ist? Nee, oder? In dem Artikel. Ja, ja. Doch. Das ist ja nur ein bisschen aufgezogen worden. Das aber es sieht aus wie... Es ist immer noch nicht besonders sinnvoll, weder grafisch noch spielerisch. Aber so, nein. Deshalb war es auch immer schon mehr so ein What-the-fuck-Produkt. So ja. in allen Kategorien. Ja. Na gut. Darf es auch geben. Na gut. What the Fart-Produkt war das MacBook 12 Zoll vielleicht nicht wirklich, aber es gibt das jetzt nicht MacBook. Mehr. Weil es gibt jetzt neue MacBooks. Ein ja, neues also Line-Up zumindest. Die Back-to-School-Promo hat gestartet und da haben sie diesmal auch die ganze Notebook-Reihe so ein bisschen frisiert. Interessanterweise auch das MacBook Air haben sie ein bisschen gebumpt und ein bisschen preislich nach unten gezogen. Was interessant ist, weil das Keyboard ist noch nicht das neue Keyboard. Also entweder es kommt noch ein MacBook Air-Update dieses Jahr oder dieser ganze Bericht letzte Woche war Bullshit, dass sie jetzt bessere Tastaturen machen und nur irgendwie so geleakt. Ja, aber das 12-Zoll MacBook ist weg. Mein Lieblingsformfaktor eigentlich. Ich habe immer noch bedauert, dass es kein Thunderbolt bekommen hat, sondern wenn das jetzt praktisch... Das mit zwei Thunderbolt-Ports wäre mein ideales Gerät. Also wäre jetzt wahrscheinlich, wäre ich jetzt in der nächsten Iteration wieder mit einem Air unterwegs, weil das so das nächstbeste ist für das mich, große, was das angeht. Das große Air, also das maximale Air ist ja quasi das minimale Pro. Von den Specs her. Ja, nur dass die Pros jetzt alle... Weiß ich nicht haben. Genau. Hat das so einen guten Prozessor drin? Ja, ja. Okay. Also irgendwie 300 MHz ein Unterschied oder so. Okay, aber keine Touchbar, sondern eben Hardware-Tastatur, aber Touch-ID. Also ich finde die Kombi finde ich gut und die Leichtigkeit finde ich auch gut. Bei so einem Laptop merke ich schon immer wieder. Ich habe meinen 13er zwar noch, das stark ausgebaute, aber so, das könnte schon noch leichter sein, finde ich. Also gerade so iPad plus Laptop ist halt so eine Kombi, die insgesamt so viel wiegt wie mein Laptop früher alleine, finde ich, dann bin ich zufrieden. Deswegen finde ich, ich mache auch kein Swift, deswegen brauche ich auch nicht so viel Compile Power, weil das ist super. Oder Unity im Moment. Die Seitenhiebe. Was hat noch passiert? Die No-Touchbar MacBook Pro ist aus dem Sortiment entfernt. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, das 13er hat jetzt immer eine Touchbar. Ja. So viel zum Thema, ob die Touchbar bleibt. Weiß ich nicht, ob das viel aussagt. Die bleibt so lang wie SpriteKit, Herr Wagner. Oder Texas Hold'em. Ich hatte da eine Bemerkung von falsch rum gelesen und dann habe ich total den Schock gekriegt, dass die Touchbar jetzt abgeschafft wird, gerade wo ich mich dran gewöhne. Übrigens, wir haben gleich letzte Woche schon drüber gesprochen, aber tatsächlich habe ich meine Hand im Ruhezustand, meine linke Hand auf diesem Mac immer so, dass ein Finger über der Escape-Taste schwebt. Und früher war da eine Escape-Taste und dann ist halt nichts passiert, wenn ich die berührt habe. Aber ich löse dauernd irgendwelche Escape-Befehle aus. Ich müsste mir so eine Klappe dahin machen, wie so bei so einem Notausschalter, die man da drüber legt. Das dürfte eigentlich. Sehr gut. Sehr gut. Was ich an sich schön finde, ist, dass das Laptop-Sortiment jetzt wieder aufgeräumter ist. Jetzt kann man wieder sagen, okay, was brauchst du? Kauf dieses Laptop, weil es gibt jetzt wieder für eigentlich alle Anwendungsfälle so eine Geschichte. Also bis auf das oberste R und das kleinste 13er. Aber selbst da ist das eine hat mehr Grafikpower und das andere nicht. So insofern. Wobei es ist okay. Gar nicht zwingend, oder? Ich glaube schon. Das kleine 13er hat doch auch nur Intel-Gedöns. Müsste man dann nochmal. Im Moment gebe ich keine Empfehlungen für Leute raus, deswegen weiß ich, ja, man könnte jetzt wieder, also man würde sich ein bisschen weniger blöd vorkommen, wenn man es tun müsste, weil man hat so. Es gibt halt so Unschärfen zwischen den Produktlinien, wenn man halt genau an der Grenze zwischen quasi MacBook Air und MacBook Pro irgendwie dahin wabert. Aber insgesamt ist es einfach eindeutig eine klare Linie, wo man eher sagen kann, okay, du brauchst dieses Gerät, weil XYZ. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder dann kaputt gemacht wird wegen irgendwelchen ARM-Maschinen oder Das 16er oder wie gesagt jetzt. Im 16er, das ja kommen soll auch. Da gibt es ja jetzt irgendwie gerüchtehalber schon irgendwie die Massenproduktion in China ist angeblich angelaufen. Aber ja, mal sehen. Also die Intel-Grafikeinheit, die eingebaut, der hat definitiv eine andere Nummer zumindest und die ist kleiner bei dem R als bei dem 13er. Okay. Wenn das jetzt nicht nur Marketingblöd ist, dann. Also beim 13 hat man auch zwei verschiedene Größenordnungen von der eingebauten. Da müsste man ja nochmal weiter recherchieren. Aber man kann es jetzt zumindest halbwegs. Und Ports kriegt man halt nicht mehr. Also muss man sich diese komischen Adapter kaufen. Gell, Marcel? So mit Netzwerk und so. Weißt du, so ein Kabel? Ja, dabei habe ich ja schon so einen Adapter, der 6 Anschlüsse hat, 6 verschiedene. Und das reicht halt. Einer von meinen ist ja immer noch in Indien. In Indien? Ja, der wurde wegen Verdacht auf Powerbrick entfernt aus meinem Laptop, aus meinem Gepäck, das nach Indien ging, während ich nach Deutschland ging. Das war so ein Will ich wissen, Weg. Warum dein Gepäck nach Indien ging? Weil mir wurde es nicht komplett aufgeklärt, aber so, ich denke, beim Check-in wurde der Aufkleber von den Leuten davor bei mir rumgewickelt und umgekehrt. Ah, okay. So ganz, ganz nervig. Also es gibt praktisch das Pendant zu mir auch, das sein Gepäck dann da nicht bekommen hat. Oh, ja. Das war nicht leicht zu finden, weil es lief nämlich alles nach Plan. So. Ja. Und dann haben sie dir deinen Adapter weggenommen und gesprengt, weil das könnte ja ein Akku sein. Genau, sonst hätte ich noch eine Woche länger warten müssen und es kam sowieso nicht mehr rechtzeitig zu mir, sondern wieder zurück nachs. Also das Gepäck war, glaube ich, vorher wieder in San Francisco vor mir. Ach je. Nun ja. Unangenehm sind nicht nur Paketverwirrungen, sondern auch Scams im App Store und neue Qualität mittlerweile, dass Apple vermehrt in den letzten Wochen da aktiv mitmacht bei diesem Scammen. Es geht nämlich um die wöchentlichen Subscriptions und Apps, die benutzen. Ja, aktiv mitmachen ist eine interessante Frage, dazu kommen wir gleich. Also an sich ist es so, ja, viele Apps machen inzwischen ja das Banner so, sind zwar umsonst, aber du hast eine Trial-Subscription, die du drücken musst, dann um irgendwas zu benutzen. Also gerade bei den Musik-Apps, die ich hier so ein bisschen rumgesucht habe, auch wegen Tuners und so weiter, die haben alle ganz komische Modelle und da ist es oft so, da kommen so zwei Intro-Screens und dann kommt ein Screen, wo dann draufsteht Subscribe, aber Trial erst umsonst und dann ab der ersten Woche XY. Der interessante Faktum ist aber Woche und da steht dann so ein Preis von irgendwie eben in der konkreten App, wo es mich jetzt erwischt hat, eine Metronom-App wohlgemerkt, eine Metronom-App sagt dann, wöchentlich hätte ich gerne 7,99 von dir. Ja, also beliebte Preise, ich hab mir da mehrere angeguckt für diese Apps, beliebte Preise sind eben 7,99 oder 9,99. Was ja insgesamt schon einfach, also früher haben die Leute nicht mal $1-2 für eine App ausgegeben, aber jetzt drücken sie wohl aus Versehen in diesem Ding auf 7,99, das ist mal das eine, ohne es empört zu löschen, weil sie ein Free Trial ist vorher. Ja. Und das Haupt, also warum ich mich jetzt echauffiert habe und auch, weil einerseits habe ich den den Tweet von letzter Woche gesehen, den du da hier auch verlinkt hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das dann auch im Podcast machst, wo es um eine andere App ging. Und mir selber ist es halt wirklich so gegangen, ich habe hier eine Apple-Empfehlungsseite für Metronome. Und habe gedacht, okay, dieser Musikmarkt, der nervt mich so, wenn Apple da Empfehlungen hat, ich gucke mir die mal an, die umsonst sind und die anderen, die nicht umsonst sind, vielleicht auch mit der Beschreibung. Ist eine tolle Sache, habe ich einen Artikel. Und schon das zweite hat genau sich so verhalten. Ja, das war die 7,99 für diese Metronome-App und das geht halt nicht. Und das ist so die aktive Rolle von Apple an der Stelle, ist, ich glaube gar nicht mal an die Situation, dass sie es empfehlen und während sie es empfohlen haben, war das schon so, sondern die Entwickler stellen dann um, weil sie die Empfehlung haben. Und dann müsste halt Apple nochmal also ein Augenmerk haben, wenn die aktuellen Empfehlungen wieder durchgehen, wenn Apps das machen, die in irgendeiner Form entweder rauszunehmen oder da zu canceln. So, also das ist, die müssten mal ordentlich auf die Nuss kriegen, anstatt halt einfach da weiter empfohlen zu werden. Das finde ich nämlich schon echt, also auch diese ganzen Firmen, die das machen, sind für mich natürlich gestorben, weil das sind einfach Beschisse. Ja, Das ist noch schlimmer als die Slot-Maschinen-Geschichte von den Spielen mit den Schlumpfbären und Co., was ich ja auch unredlich und kommen wir später noch zu, finde. Ja. Mhm. Aber so, das ist halt jetzt irgendwie so etabliert. Puh, scheiße. Und nichtsdestotrotz, das ist wirklich einfach nur, also ich glaube, in Deutschland zählt es als Betrugs wirklich, also das, die kann man, also Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Also das ist so ähnlich wie die Werbung. Irgendwer hatte doch letztens Tesla, Werbung und Vergleichspreise, so ähnlich. Genau. In Deutschland darfst du das nicht. Ja? Da darfst du nicht jetzt so sagen, ist umsonst und das wöchentlich kleinschreiben oder auch bei einer anderen App war das war eine Musik-App, nicht eine Musik-App, sondern eine Sketching-App, eine Zeichen-App. Mhm. Da war halt einfach auch so dieser Text ein bisschen sehr hellgrau auf weißem Hintergrund. Ja? Kannst du halt nicht lesen und das darfst du halt nicht. Das musst du halt nicht ausgezeichnet werden. Und das ist in Amerika nicht so, ist es mir schon klar, aber so, ich finde das echt schlimm und das, Apple, so tief muss jetzt auch nicht sinken. Ja, Schlumpfbären sind akzeptiert, ärgere mich auch schon, habe ich ja auch Artikel schon zugeschrieben, aber so jetzt auch wirklich aktiv Scam zu unterstützen und das nicht dann irgendwie ein gewisses mit Gegenmaßnahmen zu versetzen, auch wenn das reported wird von Leuten und der Presse teilweise, das finde ich nicht okay. Das muss nicht sein, das ist billiges Geld für euch, aber so Vertrauensverlust für einen Kunden zu Recht. Also ich traue mich meinen Eltern jetzt, hol dir mal eine App aus dem App Store für Anfall XY, ist keine Ansage mehr. Ja, so, du fragst mich vorher, was du runterlädst und ich gucke mir das dann vorher an und sag dir, ist das okay oder zahlst du dann zu viel? Ja. Ja, und ich denke, es ist halt irgendwie auch keine Ausrede zu sagen, okay, die verändern ja halt ihre Preisstrukturen, nachdem sie die Empfehlung haben. Also da erwarte ich von Apple eigentlich so viel Verantwortung, dass wenn sie tatsächlich da editorial-mäßig eingreifen, dass sie dann auch ein Auge drauf haben und einen Alert drauf haben, dass wenn sich da preislich was verändert, dass dann nochmal gecheckt wird, ob das weiterhin empfohlen wird oder nicht. Also das erwarte ich auch und ich würde auch, also es ist ja nichts leichter als das. Ich meine, bei der Menge ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwierig, aber die Weekly Subscriptions einfach zu screenen bei denen. So, ja. Wenn du Weekly Subscriptions machst zu einer Größenordnung von über einen Dollar, dann musst du halt in irgendeiner Form ein Medienanbieter sein oder ansonsten darfst du halt nicht. Ja? Da musst du noch ein Approval durch oder sonst irgendwas. Also wieso haben wir den Vault Garden, wenn wir überhaupt keine Benefits mehr von? Dann lass mir da auch Porn haben. Also ich finde, das ist genau der Punkt, wo Apple mehr Verantwortung hat als jetzt nur diese Featurei-Sache, die ich wirklich auch sehr schlimm finde. Aber da haben sie ja schon viel in der Vergangenheit gemacht, wie Duplikate, also Kopien von anderen Apps zu featuren und so. Da hat sich Apple noch nie mit Ruhm bekleckert. Aber sie haben dieses Subscription-System so geschaffen, wie sie es geschaffen haben. Und es lädt dazu ein, auch von den Tieren, also von den Preisen, die da verlangt werden. Bei keiner, also I Am Rich haben sie damals aus dem App Store genommen, aber eine Sache, die 7 Dollar in der Woche kostet, ist eigentlich im Apple-Ökosystem super hochpreisig. Das dürften wahrscheinlich im normalen Markt nur sehr wenige Apps sein. Es gibt sicher Anwendungsfälle dafür, so Spezialkram oder Medien-Subscriptions. Aber die normale App dürfte das gar nicht verlangen. Und dadurch, dass Apple einfach diese Infrastruktur geschaffen hat, dann auch noch Incentives den Entwicklern gegeben hat, Subscriptions zu machen in Apps, dadurch, dass sie mehr Prozente kriegen nach einer Weile von Apple, nämlich mehr als 70% dann, sind sie direkt verantwortlich dafür, dass das passiert. Und das ist halt super traurig, dass sie, also für mich ist das so grob fahrlässig. Ich denke, Apple will sowas eigentlich immer gar nicht, aber sie haben einfach null Plan. Ja, ich würde das halt einfach unter fahrlässig alles kategorisieren. Also sie zeigen da nicht genug Verantwortung für ihr eigenes Produkt und das ist das Problem. Ja, nicht mal im Nachhinein. Ja. Selbst wenn man es nicht vorausahnt. Weil Dom es gerade erwähnt hat, ich habe da auch nochmal einen Link in unser internes Dokument gemacht zu anderen Apps. Das war konkret in dem Fall eine Meditations-App, die irgendwie so Hintergrund-Noise abspielt, so weißes Rauschen und so. Und die wollten halt auch 9,99 € pro Woche, was halt irgendwie auf 500 € im Jahr rausläuft. Und ja, also es ist tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo man sich denkt, wie willst du eigentlich als rechtschaffender Entwickler im App Store die noch erwarten, dass Leute dir vertrauen? Wenn sie erstmal davon ausgehen müssen, dass sie abgezockt werden tatsächlich. Aber vielleicht ist es ein Trick durch die Hintertür, dass man jetzt dann besser Apple Arcade einführen kann, weil Apple Arcade kannst du ja vertrauen. Ja, Apple also kannst du vertrauen, wie man nicht an diesen Beispielen sieht, ja. Hust. Ja. Ja. Nun ja. Kommen wir zum nächsten Thema auf der Agenda. Wir hatten uns gefreut, dass der Raspberry 4 rauskam und auch schon in der ersten Revision so toll war, dass sie gesagt haben, ja nee, da brauchen wir jetzt keine zweite interne mehr, das hauen wir jetzt einfach auf den Markt. Es rächt sich. Naja, es ist halt eine Kleinigkeit, die sie verbockt haben, aber sie haben sie verbockt. Das ist auch ganz interessant. Ich glaube, in einem der Review-Artikel wurde das auch erwähnt, dass man gerne, dass man doch bitte das Original Raspberry Netzteil mitkauft, am besten, obwohl es ein USB-C-Netzteil ist. Und der Punkt ist folgender: Sie haben halt die Ladeschaltung, die über so ein USB-C-Kabel geht, ein bisschen verbockt. Da muss man irgendwie zwei Widerstände benutzen, wo ein gemeinsamer benutzt wurde über ein paar Lines. Also es ist nicht besonders schwierig. Den Fix kann man auch selbst applizieren auf das Gerät noch, damit es auch wieder klappt. Aber das heißt, dass einige der Kabel, die mir so benutzt werden, halt durch die Erkennung von USB-C dann nicht laden, weil dann ist es halt ein Audiogerät. Ist ein bisschen blöd, finde ich jetzt. Kann tendenziell bei so Geschichten schon mal passieren. Dadurch, dass es viel früher dran war als gedacht, das ist natürlich ein bisschen die Häme, die du da so zum Ausdruck bringst, verstehe ich schon auch. Was ich halt vor allem, wenn man sich so gefreut hat, jetzt USB-C, jetzt endlich keine Stromprobleme mehr, ja, keine Brownouts mehr. Und, Weil wir auch noch erwähnt haben, so, das stimmt. kann gut sein. Also was mir dazu einfällt an sich ist halt dieser USB-C, die Komplexität von USB-C an sich, also die jetzt zum Laden alleine hoffentlich nicht so kompliziert, also das ist hoffentlich ein Fehler, den man vermeiden kann, aber alles andere, wie gesagt, den Kabeln sieht man nicht an, was die so können, wie viel da drüber geht, was da drüber geht, von Thunderbolt bis eben so USB 2 kommt ja da alles irgendwie durch in irgendeiner Form und man weiß nicht genau, was dann so passiert, wenn man die irgendwo ansteckt. Also ich bin nach wie vor relativ unzufrieden mit sowohl dem Stecker als auch dem Standard an sich, auch wenn wir jetzt damit gesegnet sind auf fast allen Geräten. Ja, was sehr interessant ist, das neue iPhone soll ja angeblich keinen USB-C-Stecker haben unten, was ich schon fast ein bisschen schwach fände inzwischen. Also das wäre jetzt schon an der Zeit. Ja, es wirkt so ein bisschen archaisch, dass das iPhone noch mit Lightning daherkommt, wenn alles andere jetzt USB-C hat. Ja, aber das war so das letzte dieser Rumor-Leak so an sich, dass sie doch wieder Lightning machen. Das könnte ich mir so als Last Minute wieder zurückgehen und sich eben nicht die Courage zu haben, das zu entfernen. Könnte ich mir schon gut vorstellen. iPhone jetzt mit Diskettenlaufwerk. Gut. Kommen wir. Da muss ich jetzt mal kurz hinten drauf. Ich habe nämlich, wir haben gekauft ein Musikbuch für Kinder, wegen Nachwuchs-Content, und da war halt original eine CD dabei. Ui. Und diese Lieder auf CD, die da so vorgesungen werden, die hätte ich natürlich gerne in meinem Rechner gehabt. Und ohne Witz, ich habe als mein einziges CD-Laufwerk hier noch, mit dem man rippen kann, das ist eins von einem MacBook, das ausgebaut wurde damals, weil ich eine SSD reingesetzt habe da und mir ein externes Gehäuse mit USB-Anschluss gegeben haben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine CD rippen muss, habe ich einen USB-CD-ROM, ja, das man dann ja inzwischen auch an Files anschließen könnte. So. Ja. von diesen Neuigkeiten hin zu den Tipps, und wir haben Tipps für den Klimawandel. Ja, wir hatten ja heute schon die 37,4 Grad Celsius Körpertemperatur. Bleiben wir mal beim Grad. Jetzt durch den Klimawandel wird dieses Zeichen auf der iPhone-Tastatur ja immer mehr benötigt. Aber man findet es nicht. Oder wisst ihr das aus dem Kopf? Nee. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das suche. Wo könnte es sein? Apple zuzutrauen wäre es, dass man das bei einem Longpress auf das O findet. Das ist es aber nicht, sondern ein Longpress auf die Null. Und so kann man sich ein Gradzeichen machen, wenn ihr mal wieder twittern wollt, dass es gerade 43 Grad Temperaturrekord bei euch hat. Ich muss ja sagen, ich finde es verständlich, dass Apple das so eingebaut hat, aber mir fehlen so die Sonderzeichen auf dieser Apple-Tastatur schon oft sehr. Also da hätte ich gerne einfach unten bei dem Umschalten zwischen Zeichen und Buchstaben einfach gerne nochmal ein drittes oder viertes Sheet, wo dann diese Sonderzeichen sind. Weil bei allem überall zu wissen, also ich schreibe halt keinen Tweet mit TM, weil ich nicht weiß, wo das TM ist. Das ist, glaube ich, drei, oder? Das ist bei mir in den Emojis. Ich nehme deshalb das Emoji-TM her an der Stelle. Also auf dem iPhone zumindest. Da gibt es eins. Ja, ich weiß es nicht. Und ich habe, ehrlich gesagt, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Note angelegt, die ich dann vom Mac befülle, wo ich dann rauskopiere. Oha. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. So. Ja. Lass mal kurz gucken, das TM, wo ist das TM? Ich gucke gerade auf dem Mac, wo das TM ist. Das TM ist auf der 2 auf dem Mac mit Alt. Auf der 2 auf dem Mac? Und aber wahrscheinlich ist sie dann... Nee, beim iPhone ist das da nicht. Oh, aber das ist auf der 0 auch wirklich das Einzige, gell? Mhm. Geil. Ja, ja. Man kann sich im App Store bestimmt auch Tastaturen runterladen, die noch mehr andere seltsame Zeichen anzeigen. Würde ich mal hoffen. Wenn nicht, dann ist das eine Marktlücke. Ihr könnt dann auch eine Weekly Subscription für 8,99 Euro verlangen für die Tastatur. Ich hatte ja gelobt auf der Touchbar die tolle Emoji-Bar, weil ich die super finde, aber warum da mir rechts nicht zum nächsten Bereich springen angezeigt wird, verstehe ich nicht. Sondern ich muss alle Emojis durchscrollen, um zum nächsten Emoji-Bereich zu kommen. Ja, deshalb habe ich nicht verstanden, warum du diese Emoji-Ding magst, weil es ist halt ein langer Schlauch und wenn es nicht in Recents ist, kannst du es doch verreiben. Ja, wobei, es stimmt gar nicht. Es gibt eine Möglichkeit, in irgendeiner Form kann man hier schnell skippen. Es gibt eine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht mehr genau. Wahrscheinlich mit vier Fingern links rum. Ja, man muss irgendwo wieder anfangen und dann drüber swipen oder so. Gibt es nicht links die Kategorie? Steht nicht die Kategorie irgendwo und dann kann man auf der... Ich kann sie jetzt nicht testen, weil solange FaceTime läuft, kriege ich das Interface. Aber du kannst doch ja das kleine Dingsi drücken und dann... Ich habe meinen gerade nicht an. Dingsi? Es gibt bestimmt spannendere Momente. Es gibt spannendere Momente im Radio. Ich kann das Dingsi drücken, ja. Das Dingsi drücken. Das Dingsi. Wenn ich hier auf... Genau, hier... Es gibt Frequently Used... Und ja, wenn du auf Frequently Used drückst, dann kommt nämlich auch die Übersicht mit den Kategorien. Okay, wie kommst du jetzt aus dem FaceTime-Interface raus? Und dann ist ganz links ist so ein Kreis mit einem X. Ja. So. Ja. Und dann gehst du auf ein Textfeld und dann kriegst du die... auf Emoji und ist auf häufig benutzt klicken. Genau, und dann sind da Kategorien. Dann kannst du den Fußball anklicken und dann hast du... Also nicht auf häufig benutzt klicken, sondern auf die Uhr daneben klicken. Ja. Das meine ich. Ja, oder halt die Kategorie, die gerade angezeigt wird. Ja. Siehste, Dom, hier in unserer neuen, sehr seltenen, also sehr alten, aber sehr seltenen Kategorie Tipps lernt man ganz viel und die Hälfte aller Nörgeleien kann man sich dann auch schenken. Ja, und ich bin sogar so ehrlich und gebe dir den Tipp, dass es irgendwie geht. Ja. Statt, dass ich diese Bar zur Hölle schicke. Ich hoffe, du appreciatest das. Es gibt doch bestimmt schon irgendwelche YouTube-Videos, die erklären, wie man sich die Touchbar entfernt und irgendwie eine große Escape-Taste oben hin macht. Oder so. Okay, lass uns dieses Thema abschließen mit dem Hinweis, dass es das Grad-Symbol natürlich auch auf der Mac-Tastatur gibt und da kriegt man es mit Alt 0. Deshalb ist es wahrscheinlich im Longpress auf der Null auch. Ja, ich denke, weil die schon sehr an der amerikanischen Tastatur angelegt Moment, ist. Moment, aber das Grad-Symbol auf der Mac-Tastatur ist doch aufgedruckt. Neben der amerikanischen Tastatur nicht. Ich spreche von einer amerikanischen Tastatur. Ach so, weil das sind dann Fahrenheit. Verstehe. Hä? Nein. Troll. Immer diese Trolle. Kommen wir zum Konsum und wir fangen an mit einem PlayStation 4 Spiel namens Sea of Solitude. Ja, gibt es nicht nur für die PlayStation 4. Ich habe jetzt, ich hatte recherchiert, wo es sonst noch erschienen ist. Ich glaube fast überall und habe es dann wieder vergessen. Sea of Solitude hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich drüber sprechen werde. Das ist von dem deutschen, also vom Berliner Studio Yo Mai, unter diesem EA Origins Label, unter dem auch A Way Out erschienen ist. Dieses Jahr haben sie ja nicht kein drittes Spiel angekündigt auf der E3. Vielleicht haben die auch das Programm eingestellt, schwer zu sagen. Sea of Solitude wurde auf der E3 letztes Jahr vorgestellt und ist da ganz gut rausgestochen. Es ist ein Indie-Spiel, trotz oder gerade weil es in diesem EA-Programm ist, mit einer stilisierten Grafik, die mir im Trailer sehr gut gefallen hat, also auch das Charakterdesign und so. Dazu gleich mehr, dass sich hauptsächlich um Depressionen, Ängste, Probleme, soziale Probleme mit anderen Leuten und so. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, deswegen weiß ich nicht, wie ich ihn deutsch beenden kann. Es dreht sich darum. Ja. Genau. Solche Themen werden ja häufiger mittlerweile auch aufgegriffen. In Gries hatten wir so einen Fall zum Beispiel. Was Besondere an Sea of Solitude ist, dass es eine relativ persönliche Geschichte ist von Cornelia Gebhardt, die dieses Studio Yo Mai gegründet hat und auch da Head des Studios ist. Also es scheint wohl relativ viel auf wahren Begebenheiten zu gründen. Was tut man in dem Spiel? Man spielt ein Mädchen namens Kay, das in einem Boot durch eine versunkene Stadt fährt. Und das ist auch diese Stadt, die man aus dem Trailer kennt. Teilweise ist sie, liegt die im Dunkeln, teilweise ist sie lichtdurchflutet und es sieht alles ganz schön aus. Allerdings muss ich sagen, die Grafik hat mir gut gefallen, aber sie wiederholt sich instantan und hat wenig Abwechslung im Laufe des Spiels. Also ein Spiel, was ja auch ein bisschen davon lebt, dass du explorst und dir die Gegend anschauen möchtest. Dafür ist es meines Erachtens problematisch. Gleich sieht da alles aus. Was ich ganz lustig finde, ist, dass die Gebäude teilweise benannt sind. Also die haben so große Lettern, wie man das von Hotels kennt, wo dann Hotel am Haus dran steht. Gibt zum Beispiel eins, da steht Turnhalle dran und so. Und ich glaube, das ist auch international überall auf Deutsch. Ah. So, was passiert? Also man ist dieses Mädchen Kay, was auch ganz schwarz ist, so ein bisschen dämonenhaft aussieht, und das trifft im Laufe des Spiels auf ein Mädchen in einem gelben Regenmantel, was sehr quirlig ist, und man hat so gleich den Eindruck, das ist die Variante von einem selbst, die halt irgendwie positiv drauf ist, und gleich darauf auch noch mehreren anderen Monstern, die einem Seemonster und einer Seeschnecke, die so monstermäßig sind, die greifen einen an, die machen einen fertig, funktioniert dann alles relativ psychologisch. Und vom Spielen her ist es so, es ist so ein leichteres Plattformer-Ding, also ich muss halt durchnavigieren durch diese Welt. Wenn ich L2 drücke, dann schießt aus mir raus so ein Flare, der durch den Level sich bewegt und mir eigentlich immer sagt, wo ich als nächstes hin muss. Das ist ein bisschen wie bei Lara Croft, diese Vision, die so einen kleinen Lichtbalken im Level macht und mir zeigt, wo ich hin muss. Also ich habe eigentlich gar nicht so die große Herausforderung, mich zu orientieren, weil ich immer diese Taste habe, die mir sagt, was ich machen muss. Auf der anderen Seite, sobald du jemandem so ein Hilfsmittel an die Hand gibst, ich merke das an mir immer, dann benutze ich es halt auch und lass mich nicht wirklich auf die Welt ein, um selber rauszufinden, wo muss ich hin. Deswegen, das konterkariert ein bisschen so den Spaß an diesem Exploren und sich in der Welt zurechtfinden. Hm. Grundsätzlich, dieses Spiel ist in mehrere Kapitel untergliedert, wo man sich an verschiedenen Personen und den persönlichen Beziehungen zu diesen Personen abarbeitet. In jedem Kapitel habe ich ein großes Monster, was eine andere Person oder ich selber in einer anderen Inkarnation darstellt, mit dem ich mich auseinandersetze. Mit dem ich irgendwie eine Vorgeschichte habe, die dann aufgearbeitet wird in dem Kapitel. Und dazu muss man sagen, je nachdem, welche Vorerfahrung man selber hat, funktioniert es teilweise emotional auch. Also, dass man sich irgendwie connected damit und das Gefühl hat, ja, da an schmerzhafte Stellen im eigenen Leben ranzugehen. Und das ist eigentlich das Grundkonzept dieses Spiels. Also es gibt, werden 3, 4 schmerzhafte Geschichten mit hauptsächlich Familienmitgliedern von Kay aufgearbeitet. Und dann ist das Spiel auch aus. Also am Ende konfrontiert man sich sozusagen selber. Für mich hat das Spiel anfangs gar nicht funktioniert. Also den Einstieg fand ich ganz, ganz, ganz fürchterlich. Fürchterlich deswegen ist ein gutes Stichwort, weil es auch ein bisschen daran lag, das Spiel ist auf Englisch komplett von deutschen Sprechern gesprochen. Teilweise aus dem Studio selber, Yomai. Und zwar nicht so super krass, wie ich das wahrscheinlich machen würde. Aber also, so Werner Herzog-Style. Also nicht ganz super krass, sondern so Uncanny Valley-mäßig. Du merkst die ganze Zeit, irgendwas ist falsch. Ich meine, ich hab das ja lustigerweise bei Plague's Tale eher gelobt, dieses französisch angehauchte Englisch, weil ich das so sympathisch fand. Auch nur in diesem Spiel, meistens finde ich es immer schwierig mit Akzenten. Aber es wirkt alles ein bisschen off und das Witzige ist, es wirkt sogar, als hätte das hier eine deutsche Person auf Englisch verfasst, die ganzen Texte. Ja, okay. Also manche formulieren, denke ich, okay, im Deutschen passt es, aber ist das wirklich Englisch? Vielleicht, keine Ahnung, mein Englisch ist dann auch nicht gut genug. Und das ist weird. Hat mich super gestört. Bei manchen Nebenfiguren ist es krasser, bei anderen Nebenfiguren weniger. Bei der Hauptfigur, ja, wie gesagt, merke ich es halt die ganze Zeit so unterschwellig. Und Ist dann keine deutsche Lokalisierung? Nein, es gibt nur Untertitel auf Deutsch. Oh. Und mir wurde immer gesagt von den internationalen Leuten, dass es total charmant ist, wenn Deutsche Englisch sprechen. Ja, ich glaube, aber ich als Deutscher finde es grauenhaft. Also ich cringe, das ganze Spiel durch habe ich gecringed. Ich habe die Erfahrung tatsächlich auch gemacht und ich glaube, man muss da als Deutscher tatsächlich Werner Herzog sehr dankbar sein, weil also die Assoziationen, die ich bekomme mit meinem Akzent, ist, es klänge alles so intellektuell. So Werner Herzog-Style. Und ich glaube, das ist... Also das war wirklich eine ganz fürchterliche Erfahrung, weil da hätte ich es lieber auf Deutsch gehabt. Ja. Mit englischen Untertiteln für internationale Leute. Ich kann auch gar nicht sagen, wie gut das Schauspiel in der Hinsicht war, weil sich das immer so überlagert hat, das mit den Akzenten. Also am schlimmsten war, glaube ich, der Vater von Kay. Von dem Deutschen. Dann das Zweite, was ich vom Einstieg grauenhaft fand, war, dass man nennt es im Film, bei Filmmusik nennt man das Mickey Mousing. Das heißt, Mickey Mousing heißt, wenn die Musik alles nochmal darstellt, was im Bild eh schon gezeigt wird. Ah, okay. Und das passiert mit der Sprache und dem Text. Es wird alles verdoppelt, damit man es nur ja versteht. Also ich mache jetzt ein blödes Beispiel, so ist es natürlich nicht. Es fängt an mit, hey, ich bin Kay, mir geht es jetzt aber nicht so gut, weil ich habe Angst, meine Emotionen sind ganz groß. Manchmal fühle ich mich depressiv, aber hier vorne ist eine Stadt. Ah, was ist da? Da ist ein Monster, das repräsentiert wahrscheinlich einen Teil von mir, der aus mir herausgesplittert ist, den ich vielleicht am Ende des Spiels wieder zu mir hinzufügen will. Also ich übertreibe sehr, aber wow. Ich hätte das. Also es kommt überhaupt keine Stimmung auf am Anfang. Zumindest ging mir das so, weil das alles übererklärt ist. Als dann die Protagonistin und die anderen mal ein bisschen die Klappe gehalten haben, hat sich auch ganz schnell eine interessante Stimmung eingestellt. Aber dieses ständige Alles muss ausgesprochen sein und wird nicht angedeutet. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist so das Anti-Vane. Ich habe vor einem halben Jahr mal von dem Spiel Vane gesprochen, was super kryptisch ist. Und stimmungsvoll. Das hat mich lustigerweise emotional teilweise mehr mitgerissen, obwohl es als Spiel dann nicht funktioniert und die Story auch nicht funktioniert, als jetzt dieses wirklich Übererklärte. Und dann ist was Interessantes passiert in der Mitte des Spiels. Dann hatte ich mich an dieses Generve irgendwie gewöhnt und die Storys sind auch interessanter geworden. Also ich fand eigentlich die Mitte auch das Stärkste von dem Spiel. Es hängt auch immer davon von den persönlichen Erfahrungen ab, wie sehr man da relaten kann. Es geht dann um den ein anderes Familienmitglied von ihr und ein bisschen um Bullying und so. Und trotzdem des Übererklärten hat es eine Resonanz geschaffen. Und ich glaube, das ist das Interessante an dem Spiel, dass es bei vielen, zumindest was ich in der Rezeption auf Twitter und im Netz auch gesehen habe, dass es bei vielen funktioniert, obwohl es nicht gut gemacht ist. Weil Leute einfach mit den Themen was anfangen können. Ja. Mit den negativen Erfahrungen. Und die kommen halt trotzdem hoch. Obwohl dir das übererklärt wird. Obwohl es nicht subtil oder schön gemacht ist, verbindet man sich dann trotzdem damit und fühlt es. Das ist was bei Gris zum Beispiel bei mir gar nicht funktioniert hat, weil Gris dann zu abstrakt war. Das ist dann da auch wieder auf die falsche Seite gefallen. Hm. Und dann funktioniert vielleicht teilweise das Übererklärte besser als das Abstrahierende. Ich hatte aber auch zum Beispiel bei Hellblade den Eindruck, dass es in der Kritik besser weggekommen ist, weil es diese Themen aufgreift. Weil es aus meiner Perspektive so rein game-mechanisch und vor allem was Bugs angeht, schon auch Schwächen hatte. Aber die wollten dann halt gerne übersehen, weil es beschäftigt sich ja mit diesen Themen, mit denen sich Computerspiele sonst nie beschäftigen. Also das ist mit Sicherheit so, dass wir einfach noch in einem Punkt sind, wo das noch so was Besonderes ist, dass man dann ganz viele Augen zudrückt. Hm. Bei Hellblade hatte ich eher das Gefühl, dass das auf eine Art gemacht wurde, mit der ich besser mitgehen konnte. Mir war das dann zu gruselig, das Spiel, deswegen habe ich es nie durchgespielt. Hm. Aber da hatte ich mehr das Gefühl, dass ich so diesen Zustand fühle, als dass er mir die ganze Zeit bloß erklärt wird. Die Spielmechanik in Hellblade fand ich auch nicht schön, deswegen habe ich es dann auch nicht weitergespielt. Die Spielmechanik ist bei Sea of Solitude für ein deutsches Spielstudio relativ solide, finde ich. Also überhaupt die ganzen technischen Aspekte fand ich relativ solide. Konnte ich nicht meckern. Ich hatte auch nie das Gefühl zu sehen, ich spiele jetzt ein deutsches Spiel. Das ist ja nur ein deutsches Spiel, so dieses, was man manchmal so im Kopf hat. Das hatte ich gar nicht bei dem Teil. Wie subtil Sea of Solitude ist, merkt man übrigens auch daran am Titel schon, wenn man da die Abkürzung der Anfangsbuchstaben nimmt. Kommt SOS raus. Ich bin ja übrigens unfassbar dankbar dafür, dass du diesen Begriff Mickey Mousing gerade eingeführt und erklärt hast, weil das ist ein Wort, ein Konzept, das in meinem Sprachschatz gefehlt hat und das ich sicherlich verwenden werde. Und es bezieht sich tatsächlich auf Steamboat Willie und halt die frühen Disney-Cartoons, wo halt alle Figuren sich im Takt bewegen und halt irgendwie das alles doppeln. Ah, toll. Ja, also im Laufe der Mitte ist es dann für mich interessanter geworden und ich wollte auch ein bisschen mitgehen und dann irgendwann kommt das Spiel natürlich auf die Protagonistin zurück. Und da finde ich dann auch das Ende von so einem Spiel auch wichtig. Und das fand ich sehr unbefriedigend. Weil es so ein... Es wischt so ein paar Sachen weg, wo ich dachte, okay, vielleicht... Also so dieses, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal bei Tomb Raider dazu, so dieses, ach nee, Mel, eigentlich hast du nichts begriffen in dem Spiel. Also man will ja auch in so einem Film zum Beispiel, wenn du den guckst am Ende, dass der Protagonist irgendwie eine Lehre daraus zieht, was er da getan hat. Und wenn dann am Ende irgendwie du merkst, eine richtige Entwicklung hat nicht stattgefunden, dann ist es so ein frustrierendes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, das Ende ist halt so ein, ja, akzeptier halt deine inneren Dämonen Und während des Spiels dachte ich die ganze Zeit dieser Figur, mein Gott, lass doch mal die Leute in Ruhe. Du misch dich überall ein. Immer und immer wieder. Und ich war wirklich erneut und dachte dann aber zum Ende hin, hey, vielleicht läuft es genau darauf hinaus, dass sie merkt, dass sie einfach übergriffig ist gegenüber jedem. Und sie merkt es dann im Spiel nicht. Und das war so frustrierend, weil das hätte für mich vielleicht sogar das Spiel in eine Ebene gehoben, wo ich gesagt hätte, ja, da ist viel Nerviges dran, aber das ist toll am Ende. Hm. Und so verpuffte es einfach. Ja, Stichwort The Hero Returns Home Having Changed. So, also das ist ja so der, genau, ja, der Klassiker bei Hero's Journey, dass man dann irgendwie tatsächlich sieht, okay, jetzt ist wieder Ausgangsposition, aber es hat sich was verändert. Und wenn das halt nicht ist, dann ist doof. Aber eigentlich war das für mich auch einer der stärksten Momente, dass diese Figur irgendwann was mit mir gemacht hat. Also sie hat mich teilweise geärgert, wie sie mit den Sachen umgegangen ist. Hm. Aber das hat eben auch überhaupt dieses Potenzial für Wachstum aufgemacht. Das hat man ja bei den normalen Computerspielen nicht, dass du das, dass du denkst, mein Protagonist hat da jetzt einen Fehler, der und könnte sich jetzt wirklich weiterentwickeln. Hm. Und das war was, was in dem Spiel bei mir funktioniert hat, was dann aber das Spiel nicht liefert. Aber ganz eine ganz interessante Erfahrung eigentlich. Ja. Aber insgesamt schon eher schade Schokolade. Und ich habe auch nicht selber die Entscheidung, ob ich diese Erkenntnis dann selber umsetzen will. Und da denke ich dann auch immer, schade, ein Spiel könnte sowas abbilden. Ja. Aber ich kann halt nicht entscheiden. Es gab auch wieder so einen Punkt, wo ich mich verweigern wollte, einer bestimmten Handlung. Mhm. Und das hat das Spiel einfach nicht erlaubt. Hm. Ich habe ein Achievement dafür gekriegt, aber es hat das Spiel einfach nicht erlaubt. Ach, und das finde ich auch oft schade. Ja, also gerade wenn es dann irgendwie so mit Achievement und so ist, dann denkt man sich, okay, also sie haben also hier berücksichtigt, dass man das machen kann, aber sie haben es mir auch aktiv verboten, aber belohnen mich dann trotzdem. Ja, es war halt so ein typisches, was machen wir eigentlich, wenn die Leute einfach weggehen, dann kann das Spiel ja nicht abstürzen. Aber machen wir ein Achievement drauf. Ja. Gerade bei solch tiefgehenden Themen ist es halt auch eine Option. Und das hat im Spiel im großen Teilen wirklich gefehlt, dass ich die Spielmechaniken benutze, um mit dieser tiefen emotionalen Erfahrung zu interagieren. Hm. Mir wurde halt eine Geschichte präsentiert. Aber ich konnte weder an der Oberfläche, wie das so bei so einem Telltale-Spiel wäre, eine Entscheidung treffen, noch durch die Spielmechanik eine Entscheidung treffen. Was ja auch kaum Spiele machen, weil sie es nicht hinkriegen, dass ich durch die Spielmechanik Entscheidungen treffe. Aber das hätte sich so wahnsinnig toll angeboten, da was auszudrücken. Also ich merke gerade, wir sind so an eine Schwelle gekommen, wo die Leute gegen Wände rennen. Das hat man an Rime gemerkt und an Gris gemerkt und an Vane gemerkt und jetzt an Sea of Solitude gemerkt, dass da Menschen sind, die eine Ambition haben, aber es noch nicht wirklich wissen, wie kann ich diese Wand durchbrechen und wirklich eine Verbindung zu den Spielern herstellen. Es ist ja noch so ein bisschen ein Scheitern am Medium, glaube ich. Ja, also wir sind einfach noch nicht so weit, aber wir sind knapp davor, da habe ich das Gefühl. Ja. Und ein Edith Finch hat es für mich zumindest so ein paar Millimeter über die Schwelle geschafft. Ich glaube, das ist noch nicht, lange nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das hat für mich jetzt besser funktioniert letzte Woche, als ich es nochmal gespielt habe, das jetzt. Ja. Computerspiele warten immer noch auf den Citizen Kane. gefühlt ja auch seit 10 Jahren oder mehr. Ja. Citizen Kane, der Computerspieler, ist das nächste Spiel auf jeden Fall nicht. Ich habe mir nämlich Dr. Mario World angeguckt, der neue Nintendo Free-to-Play-Titel für iOS. Und ja, es ist Dr. Mario, sprich, es gibt Viren und man muss dann so, da kommen dann so Pillen von unten in diesem Fall nach oben. Und man muss diese Pillen so hindrehen, dass die Farbe der Pille oder der Pillenhälfte zumindest dem Virus entspricht. Und wenn man das dann richtig macht und der Virus von umzingelt ist von der Farbe der Pille oder Wand oder anderen Viren, dann wird der Virus beseitigt. Sprich, es ist alles so ein bisschen Tetris-esque sozusagen, aber halt mit anderen Mechaniken. Und ja, das, wer zum Beispiel den Switch-Multiplayer-Pass hat, der kann sich das auch auf in der klassischen Variante Dr. Mario für Nintendo Entertainment System angucken. Hier ist es die neue Variante mit, du spielst erstmal das Tutorial und alles ist gut und das fühlt sich eigentlich alles okay an. Und dann geht es los mit, du kannst am Tag so und so viel mal ein Level starten und wenn du das dann länger machen willst, dann musst du entweder Geld zahlen oder warten. Wenn du irgendwie Extras benutzen willst, wie der drei Doktoren, man kann drei Doktoren spielen, Dr. Mario, Dr. Bowser, Dr. Peach, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben und wenn man diese Spezialfähigkeit gleich aufladen will, dann muss man Währung 1 einsetzen und Schlumpfbeere Nummer 1. Und wenn man dann aber andere Sachen wie ich will mehr Experience durch dieses Level jetzt erzielen haben möchte, dann musst du Währung 2 einsetzen, Diamanten, Klammer Schlumpfbeere. Und auch das kannst du dir alles kaufen. Sprich, es sind die klassischen Free-to-Play-Mechanismen, Warten, Zeit, Nerverei und Energiesysteme und halt auch noch zwei Währungssysteme. Und ja, ich habe das dann wieder weggelegt, weil das ist dann nicht mehr interessant so. Ja, aber das Spiel selber ist auch ein bisschen anders, oder? Wegen von unten hochschieben und ja, also macht ein bisschen, also allein das Tutorial hat mir schon weniger Spaß gemacht, wo habe ich noch gar nicht mehr, ich habe es gar nicht weiter, also ich bin gar nicht an den Punkt gekommen, wo mir klar wurde, das wird Free-to-Play-Scheiße, sondern es war eher so, okay, ich schieb diese Pille da so hoch mit dem Doppel. Also ich fand es jetzt nicht so dolle. Ich fand es jetzt nicht wesentlich anders von der Mechanik her als das alte Dr. Mario, wo halt die Schwerkraft nach unten zieht und nicht nach oben. Aber ja, also mag sein, dass das schon alleine abschreckt, aber spätestens, wenn dann Free-to-Play passiert, dann ist eigentlich Ende Gelände. Das ich hatte ein bisschen. Ja, das sowieso auch. Naja, aber dass Nintendo trotzdem nochmal einen zweiten Franchise-Auswurf nach iOS packt, ist auch interessant, finde ich, so zweiten? Grundsätzlich ist. Dritten, Entschuldigung. Vierten ja eigentlich schon. Vierten. Also es war ja Super Mario Run oder wie es hieß, Miitomo und Siebten Animal Crossing. Ach, Animal Crossing auch schon. Und ist nicht auch noch Mario Kart auf dem Weg? Auch so eine Mobile-Variante? Ja, da war irgendwas, das kommt glaube ich noch, ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Nintendo auf Mobile das macht, was ich nicht auf Mobile haben will. Ja. Nämlich so Pappversionen von ihren Spielen, die nicht sich wirklich richtig anfühlen. Also kein echter Port. Weißt du, sie haben ja auf dem Game Boy keine Pappversionen ihrer Franchises gemacht, sondern Spiele, die für den Game Boy konzipiert waren und cool. Auf dem Gameboy. Und das machen sie irgendwie bei Mobile nicht. Sie machen halt Mobile-Game-Versionen ihrer Spiele, statt ihre Spiele einfach für iOS zu bringen. Ja. Und das ist halt so ein bisschen traurig, weil Nintendo halt genug Zugkraft hätte zu sagen, okay, wir definieren jetzt so ein bisschen hier das Genre, indem wir hier ein ordentliches Spiel machen. Aber nein, man möchte sich natürlich dann einfügen und Geld abgreifen. Aber so ist das halt immer im Kapitalismus. Ja, beschließen wir den Konsum. Das Gespräch ist jetzt beendet. Mit diesen Worten und kommen zum Nachklapp. Und da fangen wir erstmal an mit den neuesten Auswüchsen der kapitalistischen Hellscape, in denen wir uns befinden, nämlich dass überall jetzt diese Roller rumstehen. Und da haben wir noch was zu sagen. Ja, also erstmal muss ich eine Predigt halten. Und zwar, ich fände es schön, dass ihr alle, die ihr mich anhört, eure Wut auf diese Roller nehmt und Roller mal im Kopf mit Auto ersetzt. Und dann merkt, wie absurd das ist, dass die Autos überall rumstehen, überall fahren, überall Unfälle bauen. Und überall das machen, was ihr gerade an den Rollern ganz schlimm findet. Die Auswüchse der Roller können durchaus schlimm sein, aber man kann auch damit ganz gut regelkonform fahren. Das einzig Blöde ist das Abbiegen. Ich habe jetzt angefangen, das Bein auszustrecken statt die Hand, wenn ich das Abbiegen signalisieren will, weil ich mir nicht zu helfen weiß. Ich habe jetzt nach einer Woche Meldung von Cirque bekommen, und zwar eine E-Mail, die so standardmäßig textbausteinig ist, dass sie immer noch von meiner Flash-ID sprechen, weil das Unternehmen früher Flash hieß, das Cirque heißt. Ich soll einfach Angaben machen. Da wird irgendwas passieren, schätze ich. Wahrscheinlich werde ich irgendwie mein Geld zurückkriegen, aber befriedigend ist das alles nicht. Angaben im Sinne von, das sagen, wie lange du wirklich gefahren bist, oder? Naja, das Interessante ist, dass Cirque seine App so gebaut hat, dass sie überhaupt keine Angaben von meiner Beschwerde haben. Denn die App hat nicht einen Knopf, wo ich draufdrücke, Beschwerde, und dann geht da halt an, okay, der fährt gerade den Roller da und da und da und hat eine Beschwerde. Sondern ich drücke auf Beschwerde und dann geht ein Fensterchen, das Standardfensterchen von iOS auf, wo eine Telefonnummer an ist. Dran ist, die ich dann anklicken kann, und die ruft er dann an. Also die haben keinen Beziehungsweise Kunden zu dieser Beschwerde. In den AGBs gibt es halt eine E-Mail-Adresse. Also sie haben null Kontext. Vor allem das Geilste ist, wenn ich die Angaben mache, dann kann ich ihre Beschwerde weiterleiten, steht in der E-Mail drin. An wen weiterleiten? Wer ist denn da noch? Keine Ahnung. Naja, also ich werde weiter berichten, was daraus wird. Ich wollte ganz kurz noch sagen, ich habe letztes Mal Lime gelobt für die Rücktrittsbremse und habe jetzt ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und muss doch sagen, dass die Handbremsen besser sind, zumindest bei den anderen Anbietern. Bei Lime ist die Handbremse nicht schlimm, weil die sich sicherer anfühlen und auch ja leichter zu greifen anfühlen. Mir hatte halt dieses Cruising-Gefühl, so zurücklehnen, auf der Bremse stehen, so halb und jederzeit dann eine Rücktrittbremse machen. Irgendwie hatte mir das gefallen, aber es ist nicht ganz so toll, wie ich dachte. Weil man auch einen längeren Bremsweg hat, hatte ich das Gefühl. Ja. Was bei Lime aber cool ist, ist die App, finde ich, weil die zeigt dir erstens die Strecke an, die du gefahren bist, was sehr lustig ist, am Ende so eine kleine Linie zu haben. Und außerdem macht man dann, wenn man es abgibt, den Lime-Roller ein Foto davon, wo der steht, damit nämlich die Leute, die es einsammeln, das besser finden. Total sinnvoll, das iPhone auszunutzen für solche Sachen. Außerdem, das Prinzip habe ich noch nicht ganz verstanden, sagt mir Lime, dass die Fahrten mit Lime klimaneutral sind. Also ich weiß nicht, was die machen, ob die dann Bäume aufforsten oder irgendwo hinzahlen oder Gerhard Schröder bestochen haben. Keine Ahnung. Ja, das wollte ich nochmal nachreichen. Ich wollte nachreichen an der Stelle, dass ich heute tatsächlich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast Lime gefahren bin. Ich verstehe jetzt, warum man diese Roller fahren will, weil es macht schon ein bisschen Spaß auch. So. Ja, das ist der Hauptgrund. Ja. Das ist einfach lustig. Weil, also rein preislich macht das hier keinen Unterschied, ob du Öffis fährst oder Roller. Also zumindest nicht wesentlich. Ich habe jetzt irgendwie für eine Strecke, wo ich für die U-Bahn, glaube ich, 2,40 oder 2,20, nee, es war sogar eine Kurzstrecke. Also es war 1,70 gegen 1,75. Also es macht echt keinen Unterschied. Aber das war definitiv sehr unterhaltsam, mit diesem Roller zu fahren. Was so ein bisschen Augenwischerei ist an der Sache, ist, dass der die App immer sagt, hey, du musst den Helm aufsetzen und mit Helm ist alles sicher und bitte benutzt einen Helm. Und das ist halt totaler Unsinn, weil wer läuft denn bitte mit einem Helm rum den ganzen Tag, wenn er mal spontan so einen Roller nehmen will? Ja, es widerspricht der kompletten Idee. Es ist reines. Was übrigens lustig ist, es gab hier in München nämlich schon einen Anwendungsfall, und zwar gestern, weil da gab es MVG-Streik. Ja. Und DriveNow hat sogar damit geworben, MVG-Streik, fahr doch mit dem DriveNow. Natürlich waren die fast alle weg zu der Zeit. Ja, aber das ist doch auch der totale Wahnsinn, irgendwie zu sagen, hey, der Massenverkehr streikt, steig auf den Individualverkehr um, im Sinne von Auto. Also Logik. Das ist eine Marketing-Opportunity. Naja, aber auf jeden Fall bin ich dadurch halt dann zur Arbeit mit dem Roller gefahren. Ja. Auch wenn es eine weitere Strecke ist. Und preislich ist es wirklich fast irre. denn es kostet fast so viel wie eben ein Leihwagen von diesen Spontanleih-Services. Ja, aber deinen Punkt mit den Autos vom Anfang, dem kann man sich, glaube ich, ganz gut anschließen. Also ich bin kein Apologet, der sagt, diese Roller sind total das Tollste und werden uns retten. Das weiß man jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Und vielleicht wird es auch eine Riesenkatastrophe. Aber ja, ich glaube, das alles mal ein bisschen mehr ins Verhältnis zu setzen und auch mal das Auto wieder wahrzunehmen als das, was es ist, nämlich das ist die irrste Erfindung, seit es Schokolade gibt. Eine Sache, die niemals nur ansatzweise überhaupt bedacht werden würde, wenn das jetzt neu eingeführt wird. Lasst uns alle unsere Städte planieren, riesige Bahnen machen, um da Individualverkehr zu haben, wo eine Person in einem riesigen Gefährt sitzt und die Umwelt verpestet mit Feinstaub, die Klimawandel voranbringt und Leute umfährt. Hm. Hä? Nee. Ja. Und ja. Noch eine letzte Sache, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, aber was halt super traurig ist an diesen Rollern, da wo der wichtigste Anwendungsfall ist, da gibt es die nicht. Nämlich in den Outskirts von den Städten. Ja. Da, wo man halt den kleinen Weg zur oder einen längeren Weg zur S-Bahn hat. Ja. Naja. Da dachte ich mir auch, okay, ich fahre mal zum Tierpark mit so einem Roller und dann habe ich auch wieder gemerkt, ja, okay, der Tierpark ist natürlich außerhalb des S-Bahn-Rings. Ähnlich wie bei DriveNow auch. Also das Stadteinzugsgebiet bei DriveNow ist auch zu eng. Das habe ich öfter mal ignoriert, aber es ist halt arschteuer, wenn du es machst. Also, weil dann musst du halt die Miete zahlen, während du da bist und musst es auch wieder zurückfahren, das Auto dann, also weil deine Miete weitergeht. Das ist so ein bisschen schade, weil es könnte schon auch, also diese ganzen Konzepte, wenn die ein bisschen mehr nach außen gehen würden und noch flächiger wären, fänd ich echt super. Selbst jetzt mit mehr oder weniger der Family-Kutsche, die ich jetzt habe, einfach sicherheitshalber, auch mal nach München fahren zu können wieder. Das Auto ist so wenig mit Inhalt befüllt, der standardmäßig drin ist. Das könnte man auch mit hochverfügbaren Kurzzeitmieten regeln, alles hier. Wäre überhaupt kein Thema. Aber es tut sich gerade viel, das ist auch ganz interessant. Ja. Ja. Ich suche gerade, entweder tut sich gerade viel oder auch ganz interessant, aber auch ganz interessant. Auch ganz interessant sind die Fehler, die ich letzte Woche gemacht habe. Ja. Ich habe die Errata diesmal nicht vorne dran, weil ich noch mehr über Shadow of the Tomb Raider reden wollte. Ich habe gesagt, diesmal ist es von Crystal Dynamics gemacht worden. Ist natürlich Blödsinn. Tomb Raider, der Reboot und Rise of the Tomb Raider sind von Crystal Dynamics übernommen worden. Dieses Spiel ist hier eben jetzt von Eidos Montreal gemacht. Ah, okay. Und außerdem habe ich bemängelt, dass so Metroidvania-mäßig mir Sachen versperrt sind an Orten, wo ich nie wieder hinkomme. Lustigerweise hat mich dann das Spiel im Kreis geführt, wieder zurück an den Ort, wo es Metroidvania-mäßig verschlossen war. Ja, also und dann hatte ich die Fähigkeit, dann konnte ich das Ding machen. Ein bisschen Dark Souls-ig. Du warst ein bisschen voreilig praktisch. Ja, genau. Ansonsten storytechnisch. Ja, storytechnisch hat es gar nichts damit zu tun. Shadow of the Tomb Raider hat tatsächlich die unselige Mischung zwischen linearen Leveln und Open World. Es ist genau der Sweet Spot, wo beides keinen Sinn ergibt. Oh, wir werden immer positiver in dieser Sendung. Weil, also, wenn Sie Freude haben wollen am Leben, hören Sie also ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Ganz ehrlich, ich liebe dieses Spiel insofern, dass ich es einfach gerne so wegsnacke. Aber es sind halt Kartoffelchips. Da wird nichts bleiben, aber es spielt sich halt einfach so schön ein bisschen runter. Ich habe trotzdem halt die ganze Zeit dieses negative Gefühl von, ich verpasse was. Das habe ich bei einem Uncharted nicht gehabt. Dass ich denke, ich will jetzt noch nicht weitergehen, weil ich muss jetzt noch um die eine Ecke gucken, ob da jetzt nicht vielleicht noch ein Grab ist. Weil in Tomb Raider sind ja diese ganzen interessanten Puzzles nur optionale Elemente, die du einfach verpasst, weil du dran vorbeilatscht. Und auf der anderen Seite, es ist ein bisschen linearer wäre besser oder ein bisschen offener, so dass ich mir wirklich die Zeit nehme zu exploren. Und dann bin ich in so einen Hub gekommen, in so ein Dorf, wo dann halt 1000 Quests kommen von Leuten und die sind halt wirklich, ich will eigentlich jetzt das Spiel linear weiterspielen. Also dieses ganze Spiel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du es linear spielst, weil es das da am meisten Spaß macht. Am besten sieht man das an den Klettersequenzen. Die machen Spaß, wenn du die ganz gut beherrschst und einfach gut in Flow durchkommst. Das Schöne an den Tomb Raider Klettersachen ist ja, ich mag den immer noch sehr gern, den Klettermechanismus, ist wirklich, dass die so einen schönen, fast musikalischen Rhythmus von Tasteneingaben haben. Das ist nicht immer bloß den einen Stick nach vorne drücken oder immer nur das X, sondern es ist so ein Rhythmus. Und dann komme ich an eine Wand dran und dann muss ich hier die Schultertaste und dann muss ich da und dann muss ich springen und dann kurz auf Viereck. Das ist alles super schön eigentlich. Und so ist das ganze Spiel aufgebaut, aber sie haben es halt zu weit geöffnet, weil Open World muss heutzutage alles sein. Dann der Skilltree ist wirklich fürchterlich schlimmer als in den vorhergehenden. Auch von der Bedienung, weil der ist im Raum so als Dreieck angelegt, weil du so drei Bereiche hast. Und da zu navigieren zu den verschiedenen Skills ist total schwierig. Wenn du eine Baumstruktur hast, dann drückst du halt nach oben und nach unten und am Anfang links, rechts, welchen Baum du auswählen willst. Aber das ist halt jetzt so in zwei Dimensionen aufgefächert. Total nervig und macht einfach keinen Spaß, da irgendwas auszuwählen. Also, ja, spielbar ist auch ganz nett, Story ist idiotisch und alle Kinder im Dorf sehen gleich aus. Gleiche Model. Also, das fand ich auch total spooky. Da sitzt so eine Gruppe von drei Kindern zusammen und die haben tatsächlich dreimal das gleiche Modell benutzt. Das heißt, die, ja, also da hatte ich dann fast, das war schon ein bisschen Horror. Das eine Protagonistenkind sieht natürlich anders aus als die anderen. Das Protagonistenkind. Und ansonsten die Story. Ach ja, okay. Reden wir nicht drüber. Kauft euch, wenn ihr das sehr günstig kriegt und einfach mal sowas durchspielen wollt, aber es befriedigt nicht. Man kann wahrscheinlich darauf warten, bis es irgendwie bei PlayStation Plus umsonst mit dabei ist. Ja, da gab es ja jetzt Detroit Become Human. Oh Gott. Ja, habe ich auch gesehen. Finger weg. Ja. Und ich hatte mich schon aufgeregt, weil eigentlich waren angekündigt, dass diesen Monat zwei Sportspiele kommen. Und ich dachte, oh mein Gott, warum macht ihr zwei Sportspiele gleichzeitig? Offensichtlich haben das mehrere Leute so gesehen und dann haben sie es schnell ausgetauscht mit Detroit Become Human. Jetzt habe ich mich doppelt geärgert, weil ich es auch noch gekauft habe und nicht gespielt. Wenn ich es jetzt einfach geschenkt nicht gespielt hätte, wäre das angenehmer gewesen. Nee, wenn du es gespielt hättest, würdest du dich ärgern. Ja. Meinst du? Musst es so sehen. Du hast dich, das ja du bist davor vor. Bewahrt worden, es zu spielen zu müssen. Ich, ja, ich habe das ja vielleicht noch. Nee. Sekiro? Nee. Martin, du hattest Sekiro gespielt, oder? Ja. Gut. Ja, ist gut. Was für mich? Oh, ich weiß nicht, ob du solche Spiele magst. Zu viele Bossgegner, oder? Ja. Also dann schon, im Wesentlichen ist es Bosskampf nach Bosskampf. Mit ein bisschen Bosskämpfen dazwischen. Also so Cuphead. Ja, eigentlich noch mehr Boss eigentlich wie bei Cuphead sozusagen. Naja, und dann habe ich noch irgendwie erfahren, wenn ich jetzt noch bei Tomb Raider bin, und dann ist auch Schluss, dass Tomb Raider, das Original, ist ja von Core Design. Ja. Heute habe ich erfahren, dass Core Design Rick Dangerous gemacht hat. Und Rick Dangerous war eins meiner Lieblingsspiele auf dem Amiga. Vor allem auch Rick Dangerous 2, was ich komplett durchgespielt habe. Das hatte den gemeinen Kniff, dass du alle vier Levels ohne Cheats durchspielen musstest, um den fünften Level spielen zu dürfen. Ich glaube, ich habe Rick Dangerous auf dem CPC gespielt, wenn ich es mir gerade nicht einbilde. Aber ich muss das mal, ja doch, Amstrad CPC tatsächlich, Rick Dangerous. Und MS-DOS gab es auch. Unglaublich. Ja. So viel Retro zwingt uns dann irgendwie auch schon ins... Nein, das macht alles keinen Sinn. Ihr wisst, was ich sagen will. Die Sendung ist zu Ende. Damit entlasse ich euch dann auch in den Rest der Woche und wünsche euch eine schöne und bis nächstes Mal. Servus und Baba. Tschüssi.